Erster, als Simson nach Timnath ging, traf er dort ein philistäisches Mädchen. Zweiter, danach ging er zu seinen Eltern und sagte ihnen, ich habe in Timnath ein philistäisches Mädchen kennengelernt. Gibt sie mir zur Frau. Dritter, seine Eltern fragten ihn, gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deines Volkes, dass du eine Frau von den Philistern, den Unbeschnittenen, nehmen willst? Simson antwortete seinem Vater, gib mir diese Frau, denn sie gefällt mir sehr. Vierter, aber seine Eltern wussten nicht, dass dies von Gott kam, weil Gott einen Grund suchte, um gegen die Philister vorzugehen. Zu dieser Zeit herrschten die Philister nämlich über Israel. Fünfter, Simson ging also mit seinen Eltern nach Timnath hinunter. Als sie zu den Weingärten von Timnath kamen, sprang plötzlich ein junger, brüllender Löwe auf Simson zu. Sechster, da kam der Geist Gottes über ihn, so dass er den Löwen zerriss, als wäre es ein kleines Zicklein, obwohl er nichts in der Hand hatte. Seinen Eltern erzählte er aber nicht, was er getan hatte. Siebter, danach ging er weiter hinunter und sprach mit dem Mädchen, und sie sagte ihm zu. Achter, einige Zeit später kam Simson zurück, um sie nach Hause zu holen. Als er vom Weg abwich, um den toten Löwen anzusehen, fand er in dem Kadaver des Löwen einen Bienenschwarm mit Honig. Neunter, er nahm den Honig in seine Hände und aß davon, während er weiterging. Als er dann zu seinen Eltern kam, gab er auch ihnen etwas zu essen, sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Kadaver des Löwen genommen hatte. Zehnter, danach ging sein Vater zu dem Mädchen hinunter, und Simson veranstaltete dort ein Festmahl, denn so war es bei jungen Männern üblich. Elfter, aber weil sie Angst vor ihm hatten, stellten sie 30 junge Männer als Begleiter für ihn ab. Zwölfter, Simson sagte zu ihnen, ich gebe euch ein Rätsel auf. Wenn ihr es während der 7 Tage des Festmahls lösen und erraten könnt, gebe ich euch 30 Hemden und 30 Festkleider. 13. Könnt ihr es aber nicht lösen, dann müsst ihr mir 30 Hemden und 30 Festkleider geben. Sie antworteten ihm, gib dein Rätsel auf, damit wir es hören können. 14. Da sagte er zu ihnen, aus dem Fresser kam Speise und aus dem Starken kam Süßes. Aber sie konnten das Rätsel 3 Tage lang nicht lösen. 15. Am 4. Tag baten sie Simsons Frau, überrede deinen Mann, dass er uns das Rätsel löst. Sonst verbrennen wir dich und das Haus deines Vaters. Habt ihr uns etwa nur eingeladen, um uns arm zu machen? 16. Da weinte Simsons Frau vor ihm und sagte, du hast mich, du liebst mich nicht. Du hast meinen Freunden ein Rätsel aufgegeben, aber mir hast du es nicht verraten. Er antwortete ihr, ich habe es nicht einmal meinem Vater und meiner Mutter verraten. Warum sollte ich es dir verraten? 17. Sie weinte die ganzen 7 Tage des Festmahls vor ihm. Am 7. Tag verriet er es ihr schließlich, weil sie ihn so sehr bedrängt hatte. Sie aber verriet das Rätsel ihren Freunden. 18. Am 7. Tag, bevor er in das Brautgemach ging, sagten die Männer der Stadt zu ihm, was ist süßer als Honig? Und was ist stärker als ein Löwe? Er antwortete ihnen, wenn ihr nicht mit meiner jungen Kuh gepflügt hättet, dann hättet ihr mein Rätsel nicht erraten. 19. Da kam der Geist Gottes über ihn, so dass er nach Askalon ging und 30 Männer von dort tötete. Er nahm ihnen ihre Kleider ab und gab die Festgewänder denen, die das Rätsel gelöst hatten. Er wurde sehr wütend und ging zurück in das Haus seines Vaters. 20. Simsons Frau aber wurde einem seiner Begleiter gegeben, den er als Freund ausgewählt hatte.